Und wieder eine Woche rum. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, diese Woche wurde nun offiziell der allerletzte übrige Schulzzugwitz gemacht. Und alles, was jetzt kommt, war schon mal da und kann man sich sparen. Im Grunde hatte ich ja bereits den Umfrageneinbruch vorhergesagt und auch erwähnt, dass Inhalte in SPD nie so ganz gut ankommen beim Wähler. Was zentral daran liegt, dass gut gemeint eben immer noch das Gegenteil von gut ist. Aber das größte Problem aktuell ist gar nicht Herr Schulz oder dass die SPD regelmäßig mit Leuten antritt, die gar keine Sozialdemokraten sind. Das Problem ist, dass sie sich dieses eine Mal mit 100% geschlossen hinter den Kandidaten gestellt haben. Also selbst der linke Flügel der Partei und die wenigen Sozialdemokraten in der SPD stehen 100% hinter Schulz. Wenn es also wie zu erwarten im September zu der Wahlniederlage der Sozen kommt, reicht nicht mal ein kleiner Austausch oder ein kleiner Generationenwechsel, sondern es bedarf direkt eines kompletten Austausches, die Partei, die geschlossen hinter Schulz stand, einmal ersetzen durch frische sozialdemokratische Köpfe. Schlimm wäre natürlich eine erneute große Koalition, denn dann müssten Restteile der SPD zombiehaft in Regierungsämter und stünden einem echten Neuanfang erneut im Weg. Wobei, dann wird es eben auch 2021 nichts mit dem SPD-Kanzler und Angela Merkel macht den Job bis 2025 und würde damit Bismarck überholen. Der hatte damals noch Angst vor linken Ideen in der SPD. Was für eine utopische Vorstellung heutzutage. In diesem Sinne, auf eine neue Woche, in alter Frische. Tschüss.